They tell me that you have sort of a cult following. Ich habe äußerst beunruhigende Neuigkeiten. Ich will sie nicht hören. Ich will gar nichts hören. Oh mein Gott, es ist ein Albtraum, sag ich dir. Es ist ein Albtraum. Uns ist gerade der Wein ausgegangen. Was werden wir deswegen unternehmen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, Gott, mir ist schlecht. Meine Daumen haben sich verdreht. Das kommt von einer beschissenen Überdosis. Oh Gott. Mein Puls rast wie ein überdrehtes Uhrwerk. Es geht mir so dreckig. Ich fühle mich so furchtbar. Und warte, du bist nicht der Einzige. Meine Zunge sieht aus wie eine gelbe Socke. Verflucht, was ist los mit dir? Setz dich hin. Ist ein Löffel Zucker. Sort of a cult following. Is that, you don't, do you agree with that expression, a cult following?